1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, Freitagnacht. Das ist eine unserer offenen Themennächte. Also, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne hier mit mir live reden, diskutieren oder plaudern oder streiten wollt. Wie auch immer. 0800 220 50 50. Die kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Tom und Tom ist 46. Hallo Tom. Ja, hallo, ich grüße dich. Tom, ja. Was ist dein Thema? Mein Thema, ja, ich bin so ziemlich am Ende. Ich weiß auch nicht, wie das überhaupt passieren konnte oder sonst auch irgendwas, aber... Was ist denn passiert? Ja, muss ja erstmal gucken, jetzt wie es im Fernsehen ist hier. Komisch. Ja, guck am besten da nicht rein, weil das zeitversetzt kommt und das irritiert dann nämlich. Ja. Also, was ist passiert? Ja, ich bin 46 und ja... Ja, ich gehe jetzt hier einfach ein kleines Statement. Also, ich habe drei Berufe gelernt, also... Vom Pferdewirt über den Elektrotechniker und den Multimedia-Producer. Ja, nicht schlecht. Und ja, danke fürs Lob. Ja. Ändert sich gleich. Und ja, dann habe ich einen Herzinfarkt oder ich habe geheiratet, dann habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Und dann einen Schlaganfall, ein halbes Jahr später. Ach du lieber Himmel. Ja, und jetzt bin ich Frührentner. Und ich weiß vorn und ich weiß jetzt also absolut. Und dann kam die Scheidung und dann bin ich, also ich bin total aus dem Ruder. Also. Wie nah lag das denn alles beieinander? Heirat? Also und Schlaganfall lag ziemlich nah beieinander. Wann? Innerhalb vom halben Jahr jetzt. Und wie lange liegt es zurück? Das liegt jetzt insgesamt, liegt jetzt 5 Jahre zurück, das Ganze, oder? Mhm. Ja, 4,5 jetzt. Und du warst ich vorher? Ich habe eine Scheidung gehabt, da hatte ich ganz gut zu tun und ja. Da hatte ich, also war ich beschäftigt, sagen wir mal so. Hat die Scheidung mit deinen Erkrankungen etwas zu tun? Ja, ich möchte keinem irgendwie eine Schuld zuweisen oder was. Meine Frau hat sich schon mächtig aufgeopfert für mich und war für mich auch da und alles, aber im Endeffekt hat sie doch den Mut verlassen. Sie hat halt gesagt, sie möchte was Neues erleben und hat dann im Endeffekt gesagt, ja, das war's. Wie lange? Sie möchte eine Trennungszeit. 17 Jahre war die Ehezeit. Ach, 17? In der Ehezeit nicht? Ihr kanntet euch 17 Jahre? Nein, Ehezeit. Ach so, ich dachte, diese Erkrankung wäre unmittelbar. Wir waren 17 Jahre verheiratet. Ach so, und der Herzinfarkt, der liegt dann nicht so lange zurück? 5, 6 Jahre, ja. Ja, genau. Ja. Ich hatte das gerade ein bisschen zusammengesetzt, den Herzinfarkt und die Heirat. Ja, ja, und jetzt 17? Heute war ich wieder beim Kardiologen, also beim Herzdoktor, und der hat mir also gesagt, dass also der Schlaganfall ist auf und einer, Verengung der Halsschlagader zusammengekommen. Also, ja, das passiert auch. Wenn die Halsschlagader sich verengt, dann kommt oben zu wenig an und dann kann es sein, dass man einen Schlaganfall kriegt und das habe ich zweimal gehabt. Und kann man da jetzt... Badewanne. Bitte? Das erste Mal war es in der Badewanne, da hat mir meine Frau noch rausgeholfen und die Kellertreppe praktisch hochgehoben und alles... Das ist schon ziemlich dramatisch und... Wie geht es dir denn jetzt heute aktuell? Bist du ganz... kannst du dich wieder richtig bewegen? Und kannst du gehen? Ja, du, ich habe also nach dem zweiten Schlaganfall, ich habe inzwischen also, um meine eigenen Leistungsfähigkeiten auszutesten, habe ich also Bewerbungen geschrieben natürlich, weil mit 46 kann es nicht sein, dass irgendwie das Ganze schon rum ist. Mhm. Vor allem, wenn du drei Berufe gelernt hast und alles. Ich habe im Lager gearbeitet teilweise und... Erzähl mir doch mal erstmal, wie es dir körperlich geht. Kannst du dich richtig bewegen? Ich kann mich richtig bewegen, ja. Ja, das ist dann... Ich habe soweit alles geschafft und das war es an und für sich das Gute von dem ganzen Schlaganfall. Ja. Ich habe also wirklich eine positive Einstellung nach der Genesung gehabt, sagen wir mal so. Mhm. Von, sagen wir mal, 198%. Also ist echt brutal. Also das ist dann auch ein Nachteil irgendwo. Wie meinst du 198%? Was heißt das? Ja, 200 wäre mir zu viel. Da hätte ich Angst kriegen. Ach so, ja. Also 198%, sagen wir mal, positive Einstellung auch gekriegt, weil ich nehme normalerweise das Wort Probleme nicht mehr in den Mund. Mhm. Ich habe damals mal mit Depressionen zu tun gehabt, auch über ein Jahr. Mhm. Suizid und all sowas. Und also es war die Aussage von Ärzten zumindest. Und ja. Nochmal zurückzukommen auf die körperlichen Erkrankungen. Ist das denn jetzt so weit unter Kontrolle, dass man also fast ausschließen kann, dass es nicht normal passiert? Nein, eben nicht. Ich war heute beim Kardiologen und der hat also gesagt, das liegt bei mir eine hochgradige Verengung der Halsschlagader vor. Wie, das haben Sie jetzt erst rausbekommen? Heute jetzt, ja. Das ist aber auch ein Ding. Wo du so ja, innerhalb von einem halben Jahr. Also ich lasse es also regelmäßig. Ach so, ich verstehe. Das heißt, du bist erneut wieder gefährdet? Oder wie? Kann ja, ich das verstehen? Nee, ich bin erneut wieder gefährdet im Grunde genommen. Mhm. Ja. Macht mir also schon irgendwie... Das verstehe ich jetzt. Richtig. Ja. Wie soll ich sagen, Schiss auf gut Deutsch gesagt, ja. Was kann man denn gegen diese Verengung in der Halsschlagader tun? Ja, so eine Art Rohrreiniger oder sowas gibt es bisher noch nicht. Mhm. Zumal das von der Halsschlagader aus bis direkt unter die Schädeldecke bzw. Schädelbasis geht. Ja. Und das kann man nicht operativ irgendwie beheben? Kann man schon, aber der Eingriff dauert 60 Sekunden und... Nee, der Eingriff dauert 90 Sekunden und 60 Sekunden wären problemlos. Weil die Halsschlagader abgezählt. Also in Deutschland brauchen sie 90 Sekunden dafür für den Eingriff, um irgendwie einen Stent oder sowas einzusetzen. Ich verstehe. Also so lange ist die Halsschlagader abgeklemmt und das ist das Problem dann. Ja. Ja, verstehe. Hm. So, jetzt hast du gerade erzählt, dass du dich auch bewirbst und eigentlich wieder arbeiten möchtest. Ja, selbstverständlich, weil ich sehe einen, das mit 46 Jahren, ich habe drei Berufe gelernt, dass da unten rum ist und alles. Ja. Im Grunde genommen ist für mich alles aus, wieder, also finanziell, familiär und also ich weiß nicht vor und nicht zurück. Mhm. Hast du denn schon Rückmeldungen bekommen von Bewerbungen? Ja klar, Absagen. Absagen. Mhm. Jede Firma, die mir schreibt, die macht den Deckel auf und macht ihn aber schneller wieder zu, klar. Ja. Du hast seitdem keine neue Partnerschaft mehr, bist keine neue Partnerschaft eingegangen? Gut, ich hatte eine Affäre zwischendurch und ja, eine Wochenendbeziehung, sagen wir so. Naja, das ist ja nur nicht zu gering zu schätzen, oder? Oder ist es nicht so doll? Kleinen Anspruch habe ich auch noch. Also, es könnte mehr sein. Es ist eine Affäre und du würdest schon gerne eine richtige... Was Längerfristiges, klar. Ja. Im Endeffekt. Aber ich weiß natürlich, so, solange ich mit mir persönlich nicht im Reinen bin, weiß natürlich auch nicht, ob ich das irgendeiner Frau überhaupt zumuten kann. Ja, das ist meistens das Problem, da hast du recht. Weil ich muss selber hundertprozentig sein und dann kann ich sagen, ich gehe darauf zu. Gibt es einen guten Freundeskreis? Gibt es einen guten Überhaupt nicht. Bitte? Das ist das nächste Problem, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Also seit der Scheidung überhaupt nicht mehr. Also keinen besten Freund an deiner Absolut Seite? Absolut nicht. Was machst du so, wenn du, hast ja viel Zeit, viel Freizeit, was machst du? Kannst du auch sagen, ja. Ich habe mich jetzt bei der Katzenhilfe bei uns im Ort beworben, beziehungsweise um überhaupt sozialen Kontakt zu halten irgendwie. Ja. Ist das schon mal... Habe ich jetzt auch in der Psychiatrie angemeldet oder was, damit ich da irgendwie reinkomme oder sowas. Mhm. Weil ich sehe keinen Ausweg mehr, also ich gehe total immer runter und ich wäre also wirklich, ich habe eine Tochter von 13 Jahren und ich sehe also wirklich keinen Ausweg mehr und... Ja, also das ich ist ein... Ich weiß nicht, wo es lang geht, also... Nach diesen Schicksalsschlägen, also diese Erkrankungen und die Trennung von der Frau, ist es seelisch bei dir ziemlich finster geworden alles? Ich habe Angst, dass von diesen 198% auf jeden Fall ins Minus geht, ja. Und ich habe das schon mal durchgemacht damals. Ich habe schon mal damals in der Garage gesessen und mir das Leben neben mit dem Strick umhalten alles und... Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass man da so muss ich auch klein rauskommen, ich muss die Kurve kriegen und also ganz wichtig ist ja schon, dass man ein kleines intaktes soziales Umfeld hat von ein paar Freunden, ein paar Bekannten. Absolut nichts. Ja, wenn man jemanden anruft, das rein verwählt oder Glückssache oder einen Betrag andrehen oder sonst. Also müsste man die Sache jetzt in verschiedenen Richtungen angehen. Einmal, glaube ich, eine professionelle Unterstützung und professionelle Hilfe. Dass du so mit der Psyche wieder etwas auf die Beine kommst und stabiler wirst. Darüber hinaus müsste man einfach so Dinge sich überlegen, wie du gut mit Menschen in Kontakt kommen könntest. Das mit der Katzenhilfe ist ja schon mal kein dummer Einfall. Ja, ich muss irgendwie mit Leuten Kontakt haben, damit ich eventuell ein soziales Sprungbild kriege. Genau. Oder im Bereich Hobbys, was dich sonst noch interessiert, wo du vielleicht irgendwo andocken könntest, wo Gruppen sind, wo Menschen sind, zu denen du gehen könntest? Ich habe damals diese Depression gehabt über ein Jahr lang und also laut Ärzteaussagen schwere Depressionen und die haben halt gesagt, ich muss gucken, dass ich also täglich irgendwie wenigstens ein Erfolgserlebnis habe. Ja. Und ja, aber du, im Moment dran. Aber du bist nicht im Moment in einer ärztlich-psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Nein, noch nicht. Also das fände ich in der Situation, die du jetzt geschildert hast, Tom, wirklich sehr ratsam, das zu machen. Das muss ich auch, sonst gehe ich also musst du, ja. nicht den Bach runter. Also. Deine privaten Initiativen, die kann man dann parallel dazu noch starten, aber so einen professionellen Anker müsstest du haben. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was du konkret angehen solltest und könntest. Mhm. Ja? Dann möchte ja, was würdest du denn jetzt selber sagen oder so? Weil ich bin momentan so weit, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich verkaufe alles und gehe beispielsweise nach Griechenland, bin ja Frührentner oder so. Ja, wäre ich immer vorsichtig. Ich glaube, wenn man so seine Grundprobleme nicht gelöst hat, hilft sicherlich so ein Orts- oder Landeswechsel auch nichts. Dann sitzt du in Griechenland mit den gleichen oder selben Gefühlen, die du jetzt hast, und bist da unglücklich. Und da ist es vielleicht noch viel schwieriger. Ich würde mich erstmal mit einer professionellen Hilfe stabilisieren lassen und dann alle weiteren Schritte überlegen und planen. Bloß jetzt nichts so etwas Gravierendes, vielleicht unbedacht tun. Ja. Die meisten Menschen nehmen dann ihre Sorgen und Nöte mit, sitzen sie in Brasilien, in Thailand oder in Griechenland und sind da traurig. Und ich habe heute die Diagnose bekommen davon dem, ja, dass die Halsschlagader praktisch immer weiter zugeht oder was. Mhm. Und das innerhalb vom halben Jahr. Vom halben Jahr hat er nichts gesehen und ich habe keine Ahnung. Hinzu kommt irgendwo, dass ich emotional also auch so weit bin, dass ich also wegen jedem, ja, wie soll ich sagen, Scheißdreck weine oder was? Verstehe. Richtige Heulkrämpfe kriege. Ja. Es kann mit dem Schlaganfall zusammenhängen beispielsweise. Ja, es kann aber auch mit der ganzen Situation zusammenhängen. Da wird man ja auch dünnhäutig und mürbe. Das ist doch verständlich, wenn man so etwas hinter sich hat. Lieber Tom, wir machen das jetzt. Ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du von Magdalena, das ist meine Psychologin, angerufen. Ja. Und dann redet ihr erstmal über die ganzen therapeutischen Dinge eingehend, ja? Dann wünsche ich dir vielen Dank erstmal und viel Erfolg weiterhin. Ja, ich wünsche dir auch viel Erfolg und vor allen Dingen alles Gute und nur das Beste in Sachen Gesundheit. Wir melden uns, du legst bitte auf. Ich wünsche dir auch Gesundheit, das ist wichtig. Dankeschön, Tom. Tschüss. Jo, tschüss. So, Freunde, weiter geht es mit Mustafa. Und Mustafa ist 37. Hallo, Mustafa. Hallo. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin einer Amoklauf-Invinenten. Und das geht es. Ich bin Vater, wo das Kind in der 9C war. Wo die ersten Schüsse fielen. Und ist dein Kind verstorben? Nein. Ist nicht verstorben. Es hieß, sie wäre gestorben, aber es war eine Falschmeldung. Ist dein Kind körperlich gesund? Ja, körperlich gesund. Wohlauf. Das ist ja ein großes Glück und ein ganz großes Glück. Ja. Wir sind glücklich. Ja. Können uns aber nicht freuen. Das glaube ich. Wir können uns nicht freuen, weil unsere Trauer war auch mit den anderen Eltern. Ja, und der Schock. Und der Schock vor allem, ja. Kanntest du persönlich auch einige der Kinder, die ums Leben gekommen sind? Nein, persönlich ich nicht. Aber in der Klasse, in der deine Tochter war. In der Klasse sind die ersten Schüsse gefallen. Und sind auch die ersten Jugendlichen gestorben? Da sind die ersten drei Jugendliche gestorben, ja. Und deine Tochter war Augenzeugin quasi? Ja. Wie alt ist deine Tochter? 14. Wie geht es deiner Tochter im Moment? Körperlich gut, seelisch nicht gut. Wie kann man sich... Nach außen zeigt sie es nicht, aber wir merken, dass sie... Spricht sie denn zu Hause über das Unglück oder verschließt sie sich? Sie spricht, aber es kommt immer stückchenweise. Hat sie euch denn die gesamten Vorgänge einmal erzählt oder wollte sie gar nicht direkt am Anfang sprechen? Nein, sie hat alles erzählt. Wie es anfing, bis sie endlich raus durften und ins Freibad rüberlaufen durften. Wann hast du, wann und wo, Mustafa, hast du denn erfahren, dass diese Tragödie am Geschehen ist oder geschehen ist? Also ich habe es ein bisschen später erfahren, wie meine Frau. Warst du auf der Arbeit? Ja, während dem Schusswechsel hat sie schon meine Frau angerufen gehabt. Ach so, mit dem Handy dann. Ja, mit dem Handy. Ist es sogar von der Lehrerin aufgefordert worden, Notärzte zu rufen. Dann haben sie die Notärzte gerufen. Was hat denn deine Tochter genau erzählt, wie das war? Ja, was sie erzählt hatte, dass auf einmal ein Knall war, wo sie sich eigentlich nur gedacht hat, das war eine Tüte, wo wieder mal im Unterricht aufgeblasen worden ist und zum Platzen gebracht worden ist. Bloß als dann mehrere Mal das Ping-Ping kam, wörtlich zitiert, dann hat sie gemerkt, das stimmt was nicht, dreht sich um und sieht den Amokläufer an der Türe, wie er wild um sich schießt. Stand die Tür, die Klassentür auf? Nein, die war geschlossen. Die Klassentüre ist. Die war geschlossen? Zur Tafel hin. Ja. Zur Tafel hin. Also wenn von jemand reinkommt, sieht man das nicht. Ach so. Als Schüler. Ach so. Wie lief denn in dem Moment gerade schon der Unterricht? Ja, lief der Unterricht. Die waren mitten in der Stunde, also 10 Minuten vor der Pause muss das passiert sein. Also sie konnte eine halbe Stunde vor der Pause muss es passiert sein. Verstehe. Und sie konnte nicht sehen, dass der Täter reingekommen war? Keiner von den Opfern oder von den Schülern könnte das sehen. Nur die Schüsse hat sie dann... Nur die Lehrer konnten das sehen, wenn sie nicht an der Tafel gerade was schreiben. Ja. Was hat sie dann weiter berichtet? Sie hat die Schüsse gehört und was ist dann geschehen und was hat sie gemacht? Was sie gemacht hat, sie hat sich sofort unter den Tisch geschmissen. Ja. Mit ihrer Tischnachbarin zusammen gleichzeitig. Hat sie noch runtergezogen. Ja. Und unter den Tisch geschmissen. Das waren ja wahrscheinlich dann nur Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten, bis der Täter dann wieder rausgegangen ist. Er ist wieder raus zum Nachladen und ist dann wieder reingekommen. Ach so, er ist zum Nachladen und ist wieder reingekommen. Ja. Und hat erneut geschossen. Erneut geschossen in dieses Klassenzimmer. Währenddessen lag deine... Bitte? Ja, während dem ganzen Schusswechsel, in der Zeit, wo sie eigentlich rausgelaufen sind, also zum Nachladen rausgelaufen ist, in der Zeit haben sie Tische umgeschmissen. Und die Lehrerin hat auch versucht, die Türe abzuschließen, was er auch geschafft hat. Das war wahrscheinlich denn ihr Glück. Und sind dann hinten in die Ecke und die Tische als Barrikade vor sich aufgestellt. Ja. Da musste auch Täter probiert haben, das Türschloss zu schließen. Ja. Und ist eine Vermutung, da müssten Lehrer durch den Schusswechsel hochgekommen sein. Und da sind dann 2 Lehrer niedergestreckt worden von dem. Und er ist dann nicht noch mehr erneut in diesen Klassenraum eindringen können? Nein, ist er in das andere Klassenraum reingegangen, in die 10.de. Ja, diese Lehrerin, von der du gerade gesprochen hast, die hat auch ihr Leben behalten? Die hat ihr Leben behalten, ja. Aber in der 9.d muss die Lehrerin sich schützend vor die Schüler geschmissen haben, hat ihr Leben dabei verloren. Ja. Einige von den Jugendlichen, die ums Leben gekommen sind, gab es da eine enge Freundschaft zwischen deiner Tochter und diesen Jugendlichen? 3 Stück sind Klassenkameraden. Klassenkameraden, Ja, aber sie waren nie bei uns daheim oder so. Da ist wieder der Kontakt nicht so bindend gewesen. Und man ladet ja nicht jeden Klassenkameraden zu sich nach Hause ein. Ja. Was hat deine Tochter heute gemacht, den ganzen Tag über? Gestern war sie beim Psychologen. Heute haben wir sie versucht abzulenken. Der Psychologe, habt ihr das organisiert oder wurde das von den Behörden organisiert? Nein, der Psychologe hat sich selber angeboten, den wir privat kennen. Ach so. Die Psychologin behandelt sie auch jetzt. Ach so. Ja. Und hast du denn... Der Kriseninterventions- oder was das ist, das ist es nicht. Ja. Hast du den Eindruck, dass deiner Tochter dieses Gespräch mit der Psychologin gut tut? Sie hat, die Psychologin hat ja die Wahl gestellt, ob sie nochmal kommen möchte oder nicht. Und sie ist darauf eingegangen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Hat sie Kontakt mit ihren anderen Klassenkameraden? Ja. Ja, die waren heute alle wieder zusammen. Gestern war ein Treffen in der Halle, Stadthalle, wie es eigentlich weitergehen soll. Das finde ich, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Jugendlichen sich auch treffen und dass sie untereinander sprechen. Ja, die haben sich heute Abend nochmal getroffen und sind dann alle vier zusammen dann ausgegangen, dass sie sich untereinander mal das austauschen, nochmal vielleicht. Vielleicht auch ganz ungestört. Seiner Seite, ja, ungestört vor allem. Genau. Das ist auch ein Unding von der Presse, was da wirklich. Ja, kritisierst du das? Ja, das kritisiere ich. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war gestern auch etwas entsetzt, als ich im Fernsehen einige junge Mädchen sah, die man so vor die Kamera, ja, ich will mal nicht sagen gezerrt hat, aber wahrscheinlich irgendwie vor die Kamera gebracht hatte und die dann weinend sprachen. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei. Du hast gerade gesagt, es wurde heute darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Wie soll es, wie wird es weitergehen? Bis Montag bleibt es mal kein Unterricht. Und was wahrscheinlich sein wird, wird der Unterricht woanders stattfinden. Also gar nicht in dieser Schule? Nein, meine Tochter hat auch gesagt, sie kann da nicht mehr hin. Sie kann da nicht, sie kann das nicht sehen. Und wenn man sich als Elternteil auch nochmal vorstellt, man in dem Raum war ich, wo das, also im Elternabend. Ja, man kann das gar nicht beschreiben. Man ist glücklich, dass man in Anführungszeichen heil davongekommen ist mit dem Leben. Aber man kann sich nicht drüber freuen. Man sieht keinem ein Lachen im Gesicht. In der ganzen Stadt nicht, niemand. Du kanntest persönlich keinen Elternteil von den verstorbenen Kindern? Nein, kannte ich nicht. Sicher vom Elternabend her, vom Sehen her. Ja, aber keinen nahen privaten Kontakt. Das hatten wir nicht. Morgen ist dann die erste Beerdigung. Ja. Werden die Jugendlichen also nicht gemeinsam beerdigt, sondern so? Ich glaube, ich weiß es nicht. Da habe ich mich noch nicht. Aber morgen um 14 Uhr ist eine Beerdigung. Ich denke, dass wir alle doch zusammen Trauergottesdienst halten werden. Wirst du da auch hingehen? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich war auch schon gestern im Gottesdienst. Hast du noch mehrere Kinder, Mustafa? Ja, ich habe noch eine andere Tochter aus einer anderen Schule, ja, die wir kurz danach abholen wollten, aber sie uns nicht rausgelassen haben, die Kinder. Die Kinder haben sie nicht rausgelassen aus der Schule, bis der Täter gefasst oder aus dem Verkehr gezogen worden ist. Das war ja auch richtig so. Richtig, ja. Das war richtig irgendwo. War schon richtig, ja. Ich glaube, das können dir alle Menschen nachempfinden, wenn du sagst, ja, wir sind glücklich, dass unser Kind lebt, aber wir können uns nicht freuen. Wir können uns nicht freuen. Wir können uns überhaupt nicht drüber freuen. Es ist ein Teil von uns mitgegangen mit den Kindern. Also ich finde, wir haben Unmengen, wir finden keine Worte, wie man den Leuten Beileid erklären soll, oder wie man ihnen helfen kann. Kannte deine Tochter, kannte die den Täter? Vom Sehen her, ja, aber kein Kontakt. Ja. Er ist ja letztes Jahr von der Schule abgegangen. Genau, ja, ja. Er ist ja letztes Jahr von der Schule abgegangen. Weißt du etwas Näheres über das Elternhaus? Also, was sein Elternhaus selber ist wohlhabend. Er hat alles bekommen anscheinend. Aber der Vater muss ein Waffenverrückter gewesen sein. Er muss auch daheim nicht nur seinen Waffenschrank gehabt haben, der muss auch im Wohnzimmer Attrappen von Waffen als Attrappe oder als Ausstellungsstücke aufgestellt haben. Das ist doch kein Vater. Ich gebe ihm mehr Schuld wie dem Kind. Ich gebe mehr Schuld, dass man das sein Kind, das ist kein Spielzeug, Waffen sind keine Spielzeuge. Ja, das sehe ich aber wirklich ganz genauso, ja. Wenn man nicht mal Respekt hat gegenüber einer Waffe, wenn ich das tagtäglich in der Hand habe, kann ich keine Distanz dazu gewinnen. Hat deine Tochter zu Hause geweint? Ja, dass dort auch im Gottesdienst hat sie geweint. Und im Gottesdienst war auch, da wären wahrscheinlich einige Eltern dagegen gewesen, da wurde die eine Kerze für ihn nicht aufgestellt. Ja. Das ist auch richtig, denke ich mir mal. Ja, das finde ich auch und das finde ich auch absolut. Weil in Erfurt wurde ja die Kerze auch für den Täter mit aufgestellt. Und das, ich glaube, ich hätte die Kerze aufgeblasen. Ja. Ich verstehe, was du sagst und ich sehe es genauso. Ja. Ich bin etwas erleichtert, dass deine Tochter mit der Psychologin sprechen möchte, nochmal. Ja. Ich höre, dass sie einen sehr liebevollen Vater hat. Das wird ihr helfen. Es ist gut, dass sie mit ihren anderen Freunden in Kontakt ist und dass sie auch miteinander darüber sprechen. Aber dennoch wird es sehr, sehr lange dauern, bis eine Art Normalität wieder entstanden ist. Das glaube ich schon. Ich glaube kaum, dass in unserer Familie wieder eine Normalität einkehren kann. Wenn meine Tochter schon zu mir gesagt hat, früher oder jetzt gesagt hat, du Papa, früher hat mich das gestört, wenn es draußen zu kalt war, wenn es draußen geschneit hat, für mich ist das jetzt wunderschön, wenn es regnet. Und wenn man das von einem 14-jährigen Mädchen hört, dann, ich weiß es nicht, ich glaube kaum, dass wir jemals auch wieder in die Normalität übergehen können. Weil wie gesagt, Mustafa, ich habe die Hoffnung, dass das irgendwann sein wird, obwohl man das sich in einem solch schrecklichen Zustand oder in so einer schrecklichen Zeit nicht vorstellen kann. Dennoch glaube ich, dass in einem gewissen Abstand eine gewisse Normalität wieder möglich sein wird. Aber ihr müsst alle füreinander da sein, aber das seid ihr auch, das höre ich schon. Nein, das muss man in einer Familie ein für den anderen da sein. Genau, ja. Weil sonst ist es keine Familie. Ja. Lieber Mustafa, ich danke dir für deinen Anruf und dein Vertrauen, dass du dich hier an uns gewendet hast. Wenn du gerne noch ein paar Worte mit einer Psychologin sprechen möchtest, ich meine, dir geht das ja alles auch sehr zu Herzen, kann ich dir das natürlich sehr gerne anbieten. Also Domian, ganz ehrlich, ich habe in den 3 Tagen, also heute habe ich 2-mal heimlich geweint. Ich weine jetzt wieder. Ja, aber ich glaube, also, du musst. Ich möchte auch nicht mal die Trauer, was ich in mir spüre, die Verzweiflung meiner Frau oder meiner Kindern zeigen. Ich fände das gar nicht so schlimm, wenn du das zeigst. Ich finde das nur menschlich, allzu menschlich. Wirklich. Wirklich. Das heißt, du möchtest kein weiteres Gespräch führen jetzt mit meiner Psychologin? Würde ich führen. Doch, sehr gerne. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall jetzt, Mustafa. Ich wünsche von Herzen deiner Familie, deinem Kind, allen Familien, die uns jetzt zuhören dort unten, alles Gute und viel Kraft. Und du legst auf und wir melden uns. Das heißt, Magdalena, meine Psychologe, meldet sich bei dir. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, kostenfreie Nummer. Oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, wir sind verbunden mit Manfred und Manfred ist 55. Hallo Manfred. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Manfred. Was ist dein Thema, Manfred? Mein Thema ist, dass ich gerne mein Kind mitnehmen möchte ins Gefängnis. Ich muss also am 30. April ins Gefängnis. Und für wie lange? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Ja. Warum? Ich habe 5 Einbrüche gemacht. Ich hatte einen Schlüsseldienst. Und da bin ich dann in so einem, mit ein paar Leuten zusammengekommen. Ja. Und habe da ein paar Türen aufgemacht. Und wegen Waffenbesitz. Ja. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen? Nein. Es ist auch nichts mit den Waffen, die waren nur in meinem Besitz. Also mit denen ist nicht geschossen worden oder irgendwie, die sind nie benutzt worden oder so, gar nichts. So, jetzt willst du dein Kind, wie alt ist dein Kind? Das ist gestern geboren worden. Das ist gestern geboren worden und du willst dein Kind mit in den Knast nehmen? Ja. Warum? Weil ich eigentlich meine doch noch Verantwortung zu haben, das Kind so zu erziehen und einen Mensch daraus zu machen, dass es nicht so eine Kindheit hat wie ich zum Beispiel. Wo und was ist mit der Mutter? Wo ist die Mutter? Was ist mit der Mutter? Die Mutter ist meine Frau, meine Ehefrau. Mhm. Und wir haben darüber schon gesprochen und die wäre also damit einverstanden. Aber wie gesagt, das gibt es ja nicht in Westfalen. Moment mal, deine Frau, mit der du zusammen lebst und ihr habt eine intakte Beziehung, die wäre dann einverstanden, dass der Säugling mit ins Gefängnis kommt? Ja. Ha. Rein rechtlich ist es nicht möglich, sagst du? Es gibt keine Vater-Kind-Station in dem Sinne. Es gibt aber Mutter-Kind-Station, also im auch für einen so langen Aufenthalt gibt es das bei Frauen? Ich bin da überfragt, ich weiß es nicht. Zumindest solange die noch also klein sind, bis 3 oder 4 Jahre. Mhm. Ne? Ja. Also so lange, bis die... Warum hat dein Kind es deiner Auffassung nach bei dir besser im Knast als bei der Mutter draußen in Freiheit? Ja, das würden wir, also das, die würde dann also ständig auch da sein wollen, ne? Und auch kommen wollen. Deine Frau? Ja, klar. Die will also nicht, dass sie das in 4 Wochen nicht sieht oder... Aber du möchtest schon das Kind... Eine Stunde, ne, oder so. Das Problem habe ich ja jetzt. Also wenn ich jetzt... Moment. Nochmal die Frage. Warum ist es für das Kind besser, beim Vater im Knast zu sein, als bei der Mutter in Freiheit? Weil ich da noch viel mehr Zeit habe wie meine Frau. Hat deine Frau nicht so viel Zeit? Würde ich sagen. Oder ich möchte mein Kind Manfred, hättest du dich mal ordentlich verhalten, dann hättest du dein Kind auch richtig... Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Das ist also kein Argument. Das ist ein dickes Argument, finde ich. Nein, das ist kein Argument. Du bist verantwortlich dafür, dass du in den Knast gehst. Ja, richtig, aber die Straftat, ich war mal kurz in Untersuchungshaft, ja, und bin also aus der Untersuchungshaft rausgekommen bis zum Prozess oder auch noch nach dem Prozess, also bis das Urteil jetzt rechtskräftig geworden ist. Und dabei ist in dieser Zeit ist das fliegt ja schon 1,5 Jahre zurück. In dieser Zeit ist das passiert. Ja, aber das passiert nicht aus heiterem Himmel, sondern durch dein Zutun. Da müssen wir. Richtig, aber das war aber erstmal nicht so vorgesehen. Ja, das ist mir klar, dass es nicht vorgesehen ist. Weißt du, ich finde das ein bisschen bizarr, was du da erzählst oder wünschst. Mhm. Also so spontan. Mhm. Weil ich denke, was ist denn das für eine Sozialisierung für ein Kind, wenn das aufwächst bis zu seinem 5. Lebensjahr im Knast? Mhm. Ja. Ich höre eigentlich fast mehr daraus, dass du da deinen Spaß oder was auch immer haben möchtest, aber nicht in erster Linie das Wohlsein des Kindes bedacht ist, sondern dein Wohlsein. Weil die Frage, du kannst mir die Frage nicht vernünftig beantworten, warum das Kind es da besser haben soll als bei der Mutter. Ich glaube, jeder Mensch würde sagen, Mensch, natürlich bei der Mutter, die kann mit dem Kind rausgehen, das Kind kommt in den Kindergarten, es hat mit anderen Leuten Kontakt, das kann spielen im Sandkasten und weiß ich was. Also bei dir sitzt es im Knast. Ja, du stellst dir jetzt den Knast, also den Mutter-Kind-Knast, wie es ja schon gibt, stellst du dir so vor, das ist ein Raum mit 7 Quadratmeter und 7 Gitterstäbe mit Fenster und fertig. Das ist aber links also nicht so. Also zum Beispiel also in Nordrhein-Westfalen ist das Fröndenberg, da ist eine Mutter-Kind-Station und da gibt's keine Gitter vorm Fenster. Das ist ein ganz normaler längerer Bungalow, also mit Flachdach. Okay, das mag sein, aber es gibt's ja für Männer eben nicht. Und ich glaube, bei den Frauen, ich bin da nicht so bewandert in der Materie, macht man das auch nur, wenn als Alternative das Kind in ein Heim zu geben, wenn sonst niemand da ist, dann ist das ja auch eine vernünftige Überlegung. Aber das ist ja bei euch nicht so. Da ist ja die Mutter und die Mutter ist draußen in Freiheit. Ja. Also wäre das dort der beste und eleganteste, was heißt elegante, der beste und menschlichste Weg auch für das Kind? Ja, das ist ja nicht ganz außer Welt. Das geht ja im Kindergarten da auch. Das gibt's ja alles da. Ja, aber offensichtlich doch nicht in einem Männerknast. Nein, ja, du bist ja nicht auf die Frauenstation. Nee, das will ich nicht unbedingt. Hast du denn eine offizielle Anfrage schon gemacht? Ja, das gibt okay. Ja, dann müssen wir da gar nicht weiter darüber diskutieren. Oder? Oder wirst du da irgendwie... Ja, ich dachte, man kann irgendwie... Muss ja das gleiches Recht für alle. Also ich bin auch emanzipiert. Ich möchte das auch. Also nicht nur für die Frauen, sondern... Ja, aber ich wiederhole mich. Da ist eine... Das Kind hängt nicht in der Luft. Da ist eine Mutter. Ja. Und das ist ein Säugling. Ja. Und die Mutter lebt in Freiheit. Und dann gibt es auch gar keine Begründung dafür, dieses Kind ins Gefängnis zu nehmen. Ja, so ist die Mutter ein bisschen entlastet. Ich habe sowieso Zeit. Also, mit Verlaub. Ich glaube, es geht ja wirklich nur um dich. Außerdem hast du wieder ein bisschen mehr Späßchen und Zeitvertreib im Knast. Jetzt mal ganz böse interpretiert. Und scherst dich da in feuchten Kehricht um darum, was mit der Psyche dieses Kindes passiert, wenn das in den ersten Jahren diese Prägung bekommt. Also ich weiß nur, dass ich habe darunter gelitten, dass ich keinen Vater hatte oder dass mein Vater ständig nicht da war. Ja, okay. Weil ich ständig im Gefängnis war. Hättest du dich am Riemen gerissen, wärst du für dein Kind da. Das ist verdammt normal, aber ja, ein Argument. Das ist doch nicht über dich gekommen wie ein Schicksalsschlag, dass du 5 Jahre Knast bekommen hast. Du bist doch für dein Leben selbst verantwortlich. Ja, richtig. Ich bin in was reingeraten. Ja. Das tut mir auch im Nachhinein, tut mir das leid. Ich habe mich also bei einigen Leuten auch entschuldigt. Ja. Dafür, dass ich da drinne war. Ja. Aber ich sage mal so, die meisten haben daran verdient. Also die haben also einen Versicherungsschaden angegeben von 70.000 Euro und dann sind also nur 2.000. Ja. Ach, das ist doch alles egal. Nee, egal. Doch, entscheidend ist es, dass du krumme Sachen gedreht hast. Das ist richtig. So. Ja. Das ist nur das ist das Entscheidende. Das wirst du irgendwann deinem Kind so Summe erklären müssen. Ja, da habe ich auch kein Problem mit, das mein Kind zu erklären. Mhm. Also, Manfred, die Sache ist ja unrelevant, weil es ja nicht geht, wie du gerade gesagt hast. Du wolltest es nur mal so als Thema ins Gespräch bringen. Ich wollte das mal als Thema ins Gespräch bringen. Ja. Und ob du oder irgendwie eine Möglichkeit seht, dass man das also doch machen kann. Also, weil das die einzige Möglichkeit, ich habe also vorher mit der jungen Frau da gesprochen, in Holland gibt es zum Beispiel, da wäre ich natürlich auch mit einverstanden, dann werde ich auch nicht aus meinem Umfeld hier gerissen, mit so einer elektronischen Fußfessel, dass ich also erst gar nicht da... Okay, das ist eine andere Thematik, da müsste man ganz neu dann diskutieren, aber das können wir natürlich jetzt hier nicht aufgreifen und... Mhm. Okay, du hast dich dazu geäußert, du hast deine Meinung gesagt, ich habe meine gesagt und ich wünsche deiner Familie alles Gute, Manfred. Okay. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Heike. Heike ist 43. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Bist du Mutter? Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe eine Tochter. Ich habe 3 Kinder, aber die älteste 23. Ja. Ist jetzt hochschwanger im 8. Monat. Und vor ungefähr 14 Tagen hat man festgestellt, sie hat Brustkrebs. Dann war sie beim Frauenarzt natürlich, normale Untersuchung und Gewebe abnehmen und so weiter und bla bla bla. Mhm. Und jetzt kam heraus, man muss die rechte Brust amputieren. Mhm. Da führt kein Weg vorbei. Ja, geht kein Weg dran vorbei, Und jetzt ist sie in Tübingen, also jeden Tag hat sie hinfahren müssen, wir wohnen in Stuttgart, ja. Ja, ja. Und ja, ich bin durch den Wind. Ich verstehe das nicht. So eine junge Frau und noch nichts zum Leben gehabt. Und ja, ich bin nervlich am Ende. Und ja, jetzt war sie im Kernspind, auf dem Bauch mit dem Baby und furchtbar. Die Geräusche müssen furchtbar gewesen sein und alles. Okay, gut. Welche Geräusche? Von der Kernspind. Ach so, das ist grauselig. Ja, finde ich auch. Muss furchtbar gewesen sein. Ja. Und dann kam heraus, also am nächsten Tag hat sie ja wieder hin müssen, morgens um 9 Uhr, wo die ganzen Professoren und Gynäkologen und wegen dem Baby und so weiter dann ja beranschlagt haben, was machen wir. Dann war sie wieder da mit dem Mann in der Klinik und hat geheißen, ja, Frau Isig, so heißt meine Tochter, ja, es tut uns leid, die rechte Brust müssen wir auch amputieren. Und ich dachte, gibt es noch, geht es? Und also beide. Ja, erst die eine, also jetzt wird es so gemacht, nächste Woche wird die Geburt künstlich eingeleitet, also am Wehentropf, ja. Und das probieren die 2 Tage lang, bis der Muttermund sich öffnet und das Babyle dann entweder kommt es oder nicht. Und wenn es nicht kommen will, wird dann am 19. Kaiserschnitt gemacht. Kaiserschnitt machen sie nicht gleich, weil das zu viel ist für den Körper. Also verstehe, weil ein paar Tage später soll die Brust drankommen. Und ich verstehe, ich weiß nicht mehr. Heike, wie hat deine Tochter es bemerkt? Ist es herausgekommen? Ja, meine Tochter und ich, wir haben so ein tolles Verhältnis. Ja, sie wohnt seit einem halben Jahr so, ja, wohnen wir. Ja, sie wohnt neben mir, 2 Hauseingänge weiter. Und sie kommt jeden Tag zu mir und hat gesagt, Mama, guck mal hier. Hast du gesagt, lang mal drüber an der Seite vom Busen. Ja? Und da hab ich gesagt, hey, nee, das ist hart, war hart wie Stahl. Und dann sag ich, du musst mal gucken. Ich dachte ja, die Milchdrüsen oder irgendwie. Und ja, nee, aber ja. Und dann war sie bei der Frauenärztin und die hat dann Ultraschall gemacht und gesagt, nein, das ist eine Zyste. Und ja, und den Knoten hat die gar nicht sehen können. Ja. Und dann also, ist sie in St. Anna Krankenhaus und haben die Gewebeprobe genommen, die Zyste abgesaugt. Und so kam dann alles ins Rollen. Wie nimmt denn Heike deine Tochter jetzt diese doch sehr schwerwiegende Diagnose auf? Meine Tochter, es geht. Sie muss hin und her gerissen sein. Einmal zwischen extremen Gefühlen, die Freude auf das Kind und genau, die Angst um die eigene Gesundheit. So. Das war wie gestern, sie kommt zu mir und sagt, Mama, die andere auch. Und dann sage ich, nee, oder? Und dann habe ich geweint. Und dann sagt sie, Mama, nicht weinen, dann weine ich auch. Ja. Und wir sind... Also wir sie sind ist recht tapfer, oder? Nicht nur Mutter und Tochter, wir sind... Sie ist meine Freundin, mein Leben. Also sie ist sehr tapfer. Ja, sehr, sehr tapfer. Wenn jetzt die Brüste abgenommen werden müssen... Ja. Wie ist denn die Prognose? Kann man denn dann sagen, dass sie eine sehr gute Prognose danach hat? Nein, das war ja Ihre Frage. Du meinst jetzt Prognose auf Heilung? Genau. Nein, kann man gar nicht. Weil sie hat gesagt, ja, bei den Professoren da, ja, in Tübingen, ja, wenn ich schon opfern muss, wie sieht meine Heilung aus? Und dann haben die gesagt, kann man gar nicht sagen. Weil, haben sie gesagt, das Baby ist ja noch im Bauch. Und dann muss man gucken, die anderen Organe alle. Und dazu kommt, sie hat einen Gentest machen lassen, weil das so früh ist, im Alter von 23 Jahren. Das ist ja kein Alter. Und, also im Klartext heißt das, man weiß letztendlich gar nicht so viel. Man kann auch gar nicht so viel sagen. Außer, dass die Brüste abgenommen werden müssen. Was man sagen kann, ist väterlicher von meinem Papa, die Seite praktisch, die Frauen sind alle an Brustkrebs, nicht alle, aber viele an Brustkrebs erkrankt. Und meine Schwester auch im Alter von 35 Jahren und das ist kein Alter. Wie ist es deiner Schwester? Wie ist der Krankheitsverlauf denn da gewesen? Der Verlauf ist so gewesen, bei ihr ging es eigentlich ruckzuck. Sie ist morgens aufgestanden und hatte so einen Hüppel vorne. Und sie ist dann gleich zum Arzt und es war auch eine Zyste. Ja. Und hat man es bei der Schwester in den Griff bekommen? Ja, und da hat man auch nicht amputieren müssen und gar nichts. Und Wie lange liegt das jetzt zurück? Bitte? Wie lange liegt das jetzt zurück? 5 Jahre, 6 Jahre. Und wie geht es deiner Schwester? Gut. Gut. Super. Na, das sieht doch schon toll aus. Das ist doch auch schon mal recht hoffnungsvoll. Ja. Ja. Was sagt denn der Freund oder der Mann von deiner Tochter? Er steht zu ihr, er hat nur meine Tochter, er liebt sie abgöttisch und er steht zu ihr mit Brüste, ohne Brüste und er macht alles für sie, alles. Also ist jetzt die ganz große Aufgabe, deine große Aufgabe mit allen Gefühlen, die du hast, deiner Tochter beizustehen? Ja, das mache ich auch. Das machst du sowieso, ja. Ja. Und so wie du gerade ein paar Sätze genannt hast von deiner Tochter, ist sie ja vielleicht eine taffe Frau, die auch sagt, das muss jetzt durchgezogen werden. Ja, das muss ja auch. Das Kind ist jetzt wichtig. Genau, ganz genau. Ja. Gott sei Dank hat sie, das kann man jetzt so oder so sehen. Das Baby gibt ihr Kraft. So sehe ich das, ja? Ja, genau. Jetzt habe ich entdeckt, dass ich einen Knoten in der Brust habe. Ja, ich werde angeschrieben durch den Gentest. Ich sollte mein Blut abgeben in Tübingen. Aber ich habe nächste Woche einen Termin beim Frauenarzt und da gehe ich hin und lass nachgucken. weil das war der Hammer. Ich meine, so grausam kann, nee. Also wenn es einen Gott gibt, der ist grausam, dann. Also von meiner Seite aus die allerbesten Wünsche für deine Tochter zunächst einmal. Ja, dann natürlich auch für dich, dann natürlich auch für dich, Heike, dass du gesund bist, dass das was Harmloses ist. Ja. Und dass deine Tochter wieder ganz gesund wird und dass alles auch gut läuft mit der Entbindung. Ja. Wünschen wir von ganzem Herzen. Vielleicht können wir dir noch oder euch noch ein paar Adressen an die Hand geben. Ja, das wäre sehr arg lieb, weil da haben wir wenig zur Hand. Ja, würden wir gerne mal jetzt im Hintergrund gucken. Das heißt, dann würdest du auch noch mal angerufen werden von meiner Psychologin und die überreicht dir das dann. Mhm. Schön. Und Domian, ich finde dich super toll. Deine Sendung ist so spitze. Dankeschön, freue ich mich, dass du sagst. So. Und sehr herzlichen Gruß an deine Tochter. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, 1:46 Uhr, genau. Und wir machen weiter mit Elisabeth. Elisabeth ist 43. Hallo, Elisabeth. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht um einen Selbstmordversuch von meinem Lebensgefährten, der gerade mal knapp 4 Stunden zurücklegt. 4 Stunden erst? Ja. Wie hat er versucht, sich das Leben zu nehmen? Er hat Schlaftabletten eingenommen. Und du hast ihn gefunden? Ja. Erzähl mal, beschreib mal. Also, ich habe nur einen lauten Knall gehört. Ich war unten im Wohnzimmer. Mhm. Er war oben im Arbeitszimmer, also Stockwerk höher. Mhm. Und dann habe ich einen Knall gehört. Dachte erst, das kommt vielleicht vom Zimmer von meinem Sohn. Der ist dann nochmal ein Stockwerk höher, also im zweiten Stock. Mhm. War aber nicht. Ich bin erst dann zu den Kindern gerannt. Der hat Besuch gehabt, mein Sohn. Ist jetzt auch weg. Der ist für eine Kurzreise. Dann hat er hinten das Haus verlassen. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann ins Arbeitszimmer, nachdem mein Sohn weg war. Ja. Das war so ungefähr 3 Minuten, nachdem ich diesen Knall gehört habe. Ja. Dann komme ich rein und mein Lebensgefährte liegt neben dem Schreibtisch auf dem Boden und ja, ist nicht ansprechbar und ich habe noch überall im Zimmer leere Packungen von. Das heißt, er hatte quasi gerade erst, bevor du gekommen warst, die Tabletten eingenommen. Also da war nicht viel Zeit vergangen. Das war, ich weiß nicht, also er war vorher bei mir, sagen wir mal, also ich habe das alles zurückverfolgt. Er war auch kurz bei mir unten, ich habe Fernsehen geschaut und es dürften nicht mehr als 20 Minuten bis eine halbe Stunde sein, bis die Rettungsdienste gekommen sind. Also ja. Auf jeden Fall nicht mehr als eine halbe Stunde. Also er liegt jetzt im Krankenhaus im Moment? Er ist auf der Intensivstation und ist noch nicht über dem Berg. Ich habe gerade vor einer Stunde mit dem behandelnden Arzt gesprochen und er sagte, also bis morgen früh, also heute früh, 8, 9, können Sie nichts Genaues sagen. Das heißt, dann hat er auch wahrscheinlich sehr starke Tabletten eingenommen? Ja, der hat alles angenommen, was er zu Hause hatte von seiner Psychiaterin und so weiter. Heute hat er auch noch neues Rezept eingelöst in der Apotheke und das hat er alles genommen. Von seiner Psychiaterin? Das heißt, er hat schon seelische Probleme und ist in Behandlung? Ja, er ist, also am 19. Dezember ist er in die Psychiatrie reingekommen mit auch massiven Selbstmorddrohungen. Ja. War dann knapp eine Woche stationär, ist auf, also er ist nicht zwangsangewiesen worden, ist freiwillig gegangen in die Psychiatrie, ist dann auch auf eigene Verantwortung gegangen, also gegen den ärztlichen Rat, war dann 3, 4 Tage zu Hause und einen Tag vor Silvester ist er dann wieder für 5 Wochen in die Psychiatrie. Also geht es ihm, oder ging es ihm wirklich nicht gut seelisch? Nein. Nein. Wie lange seid ihr zusammen? Knapp 2 Jahre, also jetzt Ende März meinen 2 Jahre. Was glaubst du, oder spricht er sogar offen dir gegenüber, was sind seine großen Probleme, warum möchte er nicht mehr leben? Es ist eins vom anderen gekommen, es hängt viel zusammen mit seiner Firma, die er im November verloren hat. Das war auch er war so ein kleines Opfer von der Wirtschaftskrise, kann man ehrlich sagen, denke ich mal. Es sind keine Aufträge mehr gekommen, dann vermute ich auch, dass es auch ein bisschen mit seiner Ex-Frau zusammenhängt. Die haben zusammen ein Haus, was verkauft werden muss oder soll oder eventuell zwangsversteigert, weiß ich nicht. Das klingt alles noch. Das Also nach materiellen Gründen? Ja, auch natürlich, ja. Also mit uns, die Beziehung ist super, wir lieben uns. Ich weiß, dass er mich liebt, ich liebe ihn auch. Und das hat er mir heute auch mehrmals gesagt. Und macht es, wenn du sagst, die Beziehung ist super, macht es dich nicht traurig, dass er dann trotzdem so einen Schritt unternommen hat? Deshalb versuche ich, habe jetzt schon Telefonseelsorge angerufen, katholisch, evangelisch und alles schon mehrmals und versuche mir irgendwie Hilfe zu holen, denn ich sehe, dass ich selbst auch untergehe mit ihm und das kann ich mir auch nicht leisten. Ich habe einen 18-jährigen Sohn zu Hause hier. Ich habe Verantwortung, ich kann nicht mehr tragen, was ich jetzt im Moment trage und es wird immer mehr, verstehst du? Kannst du ihm denn, wenn ihr habt ja dann in den letzten Wochen dazu Möglichkeit wahrscheinlich gehabt, kannst du ihm denn gut zureden? Hast du das Gefühl, dass du ihn erreichst mit dem, was du sagst? Teilweise, also er empfängt sehr viel in guten Momenten und dann wechselt sich die Stimmung. Also das ist bei ihm halt, es gibt Höhen und Tiefen, von Euphorie bis ein paar Minuten später fällt er in ein tiefes Loch und da ist er nicht ansprechbar fast. Also der verbringt sehr viel Zeit im Internet, spielt Poker und sowas, also von einer Extreme in die andere. Er war aber die letzten Wochen in regelmäßiger psychiatrischer Behandlung? Ja. Ja. Und ist auch medikamentös dann eingestellt und behandelt worden? Ja, also mit Antidepressivum gegen halt Schlafstörungen bekommt er jetzt Schlafmittel. Ja. Die ihm eigentlich nur noch nervös machen. Also es gibt Tage, da geht er erst um 4, 5 ins Bett nachts und schläft dann entsprechend lang, also bis 3 oder 5 Uhr nachmittags. Mhm. Und dann kann er natürlich seine Tabletten nicht nehmen, denn er sollte sie auch vormittags nehmen. Mhm. Verletzt dich das, was er getan hat heute? Ich habe, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ich habe auch keine Tränen mehr zu weinen. Es überrascht mich auch, denn ich habe heute überhaupt keine Tränen vergossen. Es überrascht mich, warum ich das nicht getan habe. Und ich erkläre mir es einfach so, dass ich gar keine mehr habe. Diese ganzen Vorgeschichte. Gibt es auch ich weiß nicht, ob ich mit ihm, ich kann ihm einfach nicht mehr helfen, das weiß ich. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen kann. Ja, das klingt auch so, dass du das nicht schaffst, dass du das nicht kannst, dass dir die Hände gebunden sind. Und vielleicht, du hast es gerade ja richtig gesagt, dass sein schwerwiegender seelischer Zustand dich auch mit runterzieht oder mit verletzt und beschädigt. Natürlich, ich habe ja auch meine Vorgeschichte, Scheidung und so weiter. Es war auch nicht alles rosig, ja. Also es war keine schöne Zeit und jetzt haben wir uns zusammengefunden und wir lieben uns. Wir wollten ja was Neues starten. Ich habe auch in seine Firma gearbeitet. Natürlich habe ich dadurch auch meine Arbeitsstelle verloren. Er ist aber, abgesehen von der seelischen Erkrankung, körperlich ist er gesund. Physisch meinst du jetzt? Ja, genau. Nicht alles okay. Ja, alles okay. Soweit ich weiß. Ich hatte gerade nicht gefragt, wie alt dein Lebensgefährte ist. Hallo? 56. 56, ja. So, jetzt ist ja für dich letztendlich auch eine ganz schwere Nacht, liegt ja vor dir, wenn du nicht genau weißt, wie diese Nacht ausgeht. Und das hat man dir ja gesagt. Ja, also ich spüre innerlich, dass er das schafft. Also am Ende von dieser Rettungsaktion, muss man das schon so nennen, hier im Haus war der dann schon teilweise ansprechbar. Man muss dazu sagen, der hat ja Alkohol dazu getrunken, vorher schon, um sich vielleicht Mut zu verschaffen oder wie auch immer man sich das erklärt. Also du glaubst, er wird über den Berg kommen? Ich denke schon, also ich bin sehr guter Hoffnung. Macht dich sein Verhalten eigentlich auch irgendwo in dir ein bisschen zornig? Sein Verhalten? Macht sein Verhalten dich ein wenig zornig? Nein. Nein, das nicht. Nein. Weil er wirklich ein seelisch schwerkranker Mann ist. Ja, also heute in diesem Moment macht mich das überhaupt nicht zornig. Ich will nur, dass er da rauskommt. Nur mein Problem ist, dass ich weiß, dass das erst der Anfang sein sollte von einer richtigen Therapie, dass der am Ende dann auch irgendwie geheilt rauskommt, weil so kann es nicht weitergehen. Mhm. Er war ja zweimal stationär, mhm. es hat nichts gebracht am Ende. Ja, also da muss natürlich... gibt ihm jede Woche neue Medikamente einfach so in die Hand gedrückt oder ja. schreiben ihm irgendwas auf. Sofort den Arzt wechseln, da ist ja nur alles falsch, was nur falsch sein kann. Ja. Also von seinem, was ihn betrifft, hast du völlig recht, muss wahrscheinlich eine sehr umfangreiche und sehr genaue Therapie folgen, wenn er, was wir alle hoffen, jetzt über den Berg ist morgen. Aber du hast ja auch ein großes Problem mit der ganzen Angelegenheit. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du versucht hast, dir Hilfe zu holen. Und so fasse ich auch deinen Anruf hier bei mir auf. Natürlich, was sonst? Denn, und dann werden wir jetzt mal im Hintergrund dich in aller Ruhe beraten, Elisabeth, was du tun könntest und wie du dich dann auch in den anstehenden Zeiten am besten verhältst. Ja, darum geht's ja mir, genau. weil wenn ich nicht mehr gesund bin oder genau. auch irgendwie depressiv werde durch die ganze Situation, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Dann ist niemandem helfen, genau. Dann brauchen wir beide Hilfe. So, deshalb wirst du jetzt von einer Fachfrau zurückgerufen, die dir da kompetent Auskunft geben kann. Sie heißt Magdalena, das ist meine Psychologin. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du angerufen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Freund, deinem Lebenspartner. Dankeschön, Damian. Auf Wiederhören. Dir vielen Dank. Tschüss. Wiederhören. So, ihr Lieben. Mir ist gerade aufgefallen, dass unser kleiner Hirsch gar nicht sichtbar für euch im Fernsehen hier steht. Das darf nicht sein. Es muss alles immer so sein, wie immer. Ich bin sicher, dass ein paar von euch das schon bemerkt haben. Da kriegen wir immer Mails, wenn der kleine Hirsch nicht hier so steht, wie er zu stehen hat. Dann kriegen wir Mails, Domian, wo ist der kleine Hirsch? Der ist ja so klein, ich wundere mich ja, dass ihr den überhaupt erkennen könnt. Für die Radiozuschauer, der ist vielleicht 2 Zentimeter groß. Kannst du mal ein bisschen in die Kamera halten. Ein kleiner Hirsch aus Metall. Ein kleiner Talisman für unsere Sendung, der immer hier vorne steht. Nur in der Weihnachtszeit, nicht? Da steht ja hier der weiße Schneemann. So, hier ist Daniel. Daniel ist 19. Hallo, Daniel. Hallo. Hallo. Daniel, machst du bitte das Radio aus? Oder den Fernseher? Den Ton zumindest. So, um was geht's denn, Daniel? Hallo? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Martina ist hier. Daniel war zu aufgeregt und ist schon wieder weg. Dann nehmen wir Martina. Martina, 46. Hallo, Martina. Hallo? Hallo? Martina, ist das alles ein bisschen schief gelaufen? Wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber sag mal so ein paar Sätze und dann können wir sicher nächste Woche weitersprechen. Alles klar, also gut, aber 46 ist leider falsch, weil es war 25. Ach, 25, du lieber Himmel, läuft aber auch alles kreuz und quer hier. Martina, 25. Sag doch mal, um was es geht. Es geht eigentlich darum, dass ich eine eigentlich positive Geschichte erzählen wollte, und zwar über meinen besten Freund und mich. Wir kennen uns jetzt seit 4 Monaten. Ja. Und das war vom ersten Tag an eigentlich wirklich die beste Freundschaft. Ja, und? Weiter? Ja, wir passen im Grunde genommen überhaupt nicht zusammen gesellschaftlich und auch in keinster Weise. Ich bin die Tussi vom Herrn und er der Gothic vom Herrn. Aber ihr seid nur beste Freunde, ihr seid ja, kein Paar. Absolut, ja. Und wenn du die Tussi bist und er der Gothic ist, wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich stand bei ihm vor der Tür mit einer Flasche Cola und habe gesagt, du bist ein interessanter Mensch, dich will ich kennenlernen. Er hat die Tür aufgemacht, guckte mich an, ich sag, hier ist meine Cola und ich lade mich jetzt auf einen Kaffee ein. Ach ja, das ist aber schon irre, wieso hast du das gemacht? Wieso? Ja. Weil ich ihn wirklich interessant fand. Ich habe ihn in der Straßenbahn gesehen, er ist mein Nachbar. Also keine Vorurteile, was ist das für einer, ein Schwarzer? Nein, in keinster Weise. Nie gehabt. Also schwarz angezogener, bitte richtig verstehen. Und dann hat er dich reingelassen und hat gesagt, super, ja, Martina, du 46-jährige Martina. Komm mal rein, wir trinken jetzt schön Cola miteinander. Ja, das war eher noch so ein bisschen anders. Er hat mich nicht reingelassen, ich habe ihn mehr oder weniger beiseite geschoben, bin einfach reingekommen. Das ist ja super. Und jetzt seid ihr beste Freunde und alles ist in Butter. Hast du einen Freund und er eine Freundin? Nein, Marc hat einen Lebensgefährten und so. Ich bin Single. Ach so, also da besteht gar keine Möglichkeit einer geschlechtlichen Verbindung zwischen dir und ihm. Nö. Aber das war auch nie Thema. Ja. Nee, in keinster Weise. Das finde ich aber wunderbar, dass wir zum Schluss jetzt durch Zufall noch eine kleine, aber sehr schöne, nette Geschichte bekommen haben von einer Freundschaft, die ganz ungewöhnlich angefangen hat. Richtig. Indem man einfach mal irgendwo klingelt und sagt, Mensch, ich finde dich nett und lass uns doch mal quatschen. Richtig. So muss man es machen. Sehr vorbildlich, Martina. Du 25-jähriges Ding. Schön, dass du angerufen hast. Grüße an deinen Freund und alles Liebe. Ja, das hat er gehört. Ja, sehr schön. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Thomas Widdig. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sind in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder hier. Bis dahin. Bye, bye.